Herzlich willkommen zu einem neuen TOFOFO-Podcast. Dieses Mal im Angebot Batman vs. Superman. Schon wieder, dieses Mal die Spoiler-Variante. Und wir reden also ganz klar auch über Inhalte, die im Film passieren. Also hier vorneweg eine klare Warnung. Spoiler. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat und ihn verständlicherweise ohne irgendwelche Infos sehen möchte, sollte jetzt abschalten. Wir haben eine spoilerfreie Fassung, wo ich alleine vor mich hinlabere. Und damit komme ich auch schon zu meinem Gast wieder mal. Tobi von den Cine-Dudes. Wir haben eigentlich die Cine-Dudes gestartet und leider fehlt uns Niklas in der letzten Zeit immer aus, naja, weil der jetzt beschäftigt ist, verständlicherweise auch wieder. Und deswegen diesmal nur du. Hallo. Und ja, und das Interessante ist natürlich, dass wir bei diesem Film, ich glaube, relativ unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube nicht bis aufs Blut, aber ich glaube, es gibt Dinge, die für mich ein Problem sind, für dich nicht und umgekehrt vielleicht dann auch, das weiß ich nicht. Also ich musste meine Meinung schon häufiger rechtfertigen. Ich habe in letzter Zeit, in den letzten Tagen auch im Kino, also falls das nicht schon mal erwähnt wurde, wir arbeiten beide in einem Kino nebenbei. Und dort habe ich jetzt auch gestern wieder mit Leuten zu tun gehabt, die ihn geguckt haben oder beziehungsweise einen anderen Film geguckt haben. Und dann aber im Nachhinein meinten, ja, der Film, den ich gar nicht schlecht fand, war aber nicht so gut wie Batman vs. Superman. Also ich habe dann echt mit Gästen teilweise diskutiert über die Qualität von diesem Film. Und jetzt bin ich auch so richtig warm gelaufen mittlerweile. Ich rede seit einer Woche über diesen Streifen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du auch erstmal erzählen möchtest, was du gut fandst an dem Film? Oder ob wir einfach so vor uns hin? Also ich fand den Film generell 2,5 Stunden. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Und ich habe ihn schon zweimal gesehen und beim zweiten Mal habe ich mich auch nicht gelangweilt. Und das spricht meiner Meinung nach schon mal für die Qualitäten dieses Films. Auch, er ist natürlich nicht perfekt. Also ich bin nicht der Meinung, dass es der neue beste Comic-Helden-Film aller Zeiten ist, das definitiv nicht. Aber er ist doch unglaublich unterhaltsam. Wahrscheinlich eher kurzweilig, aber trotzdem, die Action ist grandios. Finde ich, Zack Snyder halt, das kann er. Ja, visuell habe ich auch schon ausführlich drüber mich ausgelassen, dass er das natürlich ist. Ein sehr visueller Regisseur und das ist er da auch geblieben. Ändert nicht seinen Stil oder so. Ja, das ist halt sein Ding. Wenn er eine Vorlage hat und er sich 1:1 an die Vorlage hält, dann kann nicht viel schief gehen. Optisch. Nee, stimmt auch. Ich habe jetzt nochmal natürlich Ausschnitte auch gestern wieder ganz bewusst angeguckt, bestimmte Stellen. Eben zum Beispiel auch der Sarg am Schluss natürlich von Superman. Ja, schade, das ist aber schon, glaube ich, 1:1 der aus dem Comic, wo er dann schwarzer Sarg mit diesem silbernen Superman-Symbol. Ja, das sind ja 2 Beerdigungen. Man sieht ja die Clark Kent-Beerdigung. Ja, genau. Und die Superman-Version. Also eben die Superman-Version. Da sieht man dieses Logo und ja, das sieht auch wieder wie aus dem Comic rausgeschnitten aus, das muss man schon sagen. Ich fand es schade, dass sie am Ende dann noch dass Superman nicht tot ist, diesen Hinweis gegeben haben, weil die Erde eben so hochgeflogen ist. Das hätte man einfach lassen können. Oder? Ja, das finde ich halt schade. Er hat die Eier bewiesen, sozusagen, ich töte den Haupthelden dieser ganzen Reihe im Grunde. Und dann traue ich mich aber nicht, oder vielleicht, also man weiß ja auch immer nicht, gerade bei diesen Comicbuchfilmen weiß man nie, wie weit der Regisseur alles selbst entscheiden darf, weil das einfach ein Riesen-Franchise ist, was dahinter steht. Genau wie bei Marvel mit Ant-Man damals, wo Edgar Wright sogar abgesprungen ist, weil er scheinbar nicht machen durfte, was er wollte. Zumindest mutmaßt man das und das ist wahrscheinlich auch so. Und deswegen natürlich weiß man bei Zack Snyder auch nicht, wie weit er da dann, wo es dann hieß, nee, okay, du kannst das machen meinetwegen töte Superman, aber, folgende Klauseln. Ich meine, sie bringen ja Superman wieder zurück, das ist ja klar, aber das hätte man, die hätten ihn auch zurückbringen können, wenn sie am Ende nicht mehr dieses er ist doch nicht tot Ding. Ich meine, wenn man die Comics so ein bisschen kennt, weiß man ja, dass Superman wiederkommt. Also. Nee, und das ist scheinbar, deswegen fragt man sich, also das ist ein Film, das ist das, was ich, glaube ich, manchmal ein Problem mit ihm hatte. Ich bin jetzt nicht der größte Comic-Fan oder so, aber es gibt Stellen, wo man klar sieht, das ist für Fans dieser Figuren gemacht, Leute, die es bereits kennen. Und dann gibt es halt Stellen, wo man sagt, okay, aber jetzt wollt ihr dann doch eher auf die Casual Kinozuschauer eingehen, die halt ab und zu mal ins Kino gehen und gucken, ach, was läuft gerade so, ach, gucken wir Batman vs. Superman. Und das ist, ich finde die Mischung einfach nicht so gelungen. Also zum einen sagt er, hey, ich muss jetzt nicht nochmal erklären, also eben Wonder Woman erkläre ich euch eigentlich gar nicht. Das werdet ihr irgendwann später erfahren. Und das finde ich gut, dass der Film sich mal traut, Sachen nicht zu machen, die jeder andere Origin-Film oder so machen würde. Und dann gibt es aber Stellen, wo das genau eben, warum muss ich nochmal Batman, also Bruce Waynes Trauma, Kindheitstrauma sehen, wo seine Eltern sterben. Ja, also das war aber in einem Ausmaß gezeigt, wo es okay ist. Aber warum ist das überhaupt drin? Also gerade bei einem Film, 2,5 Stunden, aus dem scheinbar eine halbe Stunde fehlt, eigentlich ist es 3 Stunden lang. Ja, ich freue mich sehr drauf übrigens. Und das, aber das verstehe ich dann nicht, warum es dann nicht Stellen gibt, die er streichen kann. Oder dass er in diese Höhle einbricht und diese Betthöhle findet auch am Anfang. Ja, natürlich ist das. Also von der, also für die Stimmung ist es doch ein schöner Einstieg in den Film, oder? Ja, also, das ist wie wenn ich bei Spider-Man nochmal eine Origin Story sehe, da schreie ich die Leinwand an. Weil warum nochmal? Also man hat ja die Origin Story von Batman nicht gesehen. Man hat nur gesehen, wie seine Eltern umgebracht wurden und wie er die Batman, wie er Angst bekommen hat vor den Fledermäusen. Ja, wie er zu Batman geworden ist, hat man nicht gesehen. Aber da fehlt ja nicht mehr viel. Also die Motivation wird klar nochmal gezeigt. Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist die Frage. Ist es natürlich, dass man das nochmal macht, wenn man an anderer Stelle sagt, nö, hier müsst ihr mitdenken und hier haben wir sogar Motivationen für Figuren, die eher ein bisschen abgefahren sind und die ein bisschen um die Ecke gedacht sind sogar. Warum? Ich finde die Mischung unglücklich. Ich finde es einfach schade, dass man dann nicht konsequent sagt, hey, ihr kennt, also vor allem, weil Nolans Trilogie halt wirklich nicht lang her ist. Genau deswegen muss man halt auch zeigen, dass das nicht der gleiche Batman ist. Ja, aber in gewisser Weise will er das ja dann doch. Also er möchte ja schon ein bisschen, eben weil es ein älterer Batman ist, in gewisser Weise kam es mir so vor, als wenn er schon sagt, es ist natürlich nicht Christian Bale, es ist nicht genau derselbe Batman, aber ihr wisst, wie Batmans eigentliche Verbrecherbekämpfungskarriere abgelaufen ist und jetzt seht ihr ein bisschen Batman, der ein bisschen müde ist und der nicht mehr Bock auf diese ganze Scheiße hat und deswegen auch sich nichts mehr bieten lässt und eben auch deswegen Leute killt links und rechts, was er natürlich in den Comics auch früher mal gemacht hat, 1940 oder so. Ja, das hat, also nach, man sieht ja, dass Robin offensichtlich tot ist, Eben, Joker ist zu Tode geprügelt und nachdem ist Batman anderer gewesen als vorher, da war ihm das dann auch mit Töten egal. Und das ist ein gutes Beispiel, das ist doch ein guter Moment, er sagt sich einfach, ich erkläre euch das jetzt nicht alles, ihr müsst das jetzt wissen oder nicht und die Comic-Fans sagen, ah, schön, er reibt es jetzt nicht rein, aber wenn ich ein Fan bin oder halbwegs von den Comics weiß, was so passiert ist, super Anspielung auf einen weiteren Batman-Film oder auf was auch immer. Und eben, und dann aber an anderer Stelle sagen, nein, ich muss euch schon nochmal zeigen, warum Batman Batman ist, was dieser Mensch privat erlebt hat, warum er jetzt hier steht in einem Fledermauskostüm. Das meine ich, das ist die Mischung, die ich nicht verstehe, warum er manchmal eben sich das traut und sagt, ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen. Das sind auch, finde ich, die guten Easter Eggs, die nicht die Story verlangsamen oder nicht sich da nicht reinpassen. Die Stelle mit dem Robin-Anzug ist super da einfach drin, ohne große weitere Erklärung davon. Und das, finde ich, sind die stärkeren Stellen im Film. Also ich finde es schade, dass er dann... Naja, aber er hatte die erste Szene nochmal aufgegriffen, dann im großen Kampf von Batman gegen Superman. Ja, er hat sogar zweimal gezeigt, Martha ja. So, das, also, das ist halt auch, ich meine, der Shot mit der Kette, der war schon geil. Genau, also, weil das ist auch zweimal im selben Film hat. Das ist halt auch sowas. Hält er uns für doof? Ich meine... 2,5 Stunden ist schon lang, aber Wolf of Wall Street dauert an sich 3 Stunden und das fehlt scheinbar auch noch eine halbe Stunde oder so. Nee, also ich würde jetzt auch Batman wie Superman nicht mit Wolf of Wall Street vergleichen. Nein, ich meine einfach von der Länge und was man vom Zuschauer an Intelligenz erwartet. Also wenn ich es am Anfang zeige, muss ich dann, also wenn da nur den Rückblick gezeigt hätte, ganz am Ende, wo mit dem Martha das ganze Zeug, da hätte es mich dann auch nicht gestört. Aber da das Opening zum Film ist und er, sagen wir mal, grob 2 Stunden später es nötig hält, es nochmal zu zeigen, das verstehe ich dann nicht. Also dann wen spricht er da an? Spricht er die Fans an, die es sowieso 1000-fach gesehen haben und wissen? Da spricht er nicht mal den Standardzuschauer an. Also außer das sind wirklich gehirnamputierte Menschen, die... Also ich bin... Oh, was war da noch? Wäre noch mal Martha. Ich bin bei Interstellar im Kino gesessen und ja, er spricht die normalen Zuschauer an, die... Interstellar finde ich sehr komplex. Also ich will jetzt echt nicht böse sein, aber manchmal sind Zuschauer wirklich dümmer, als man denkt. Natürlich, und das ist ein Film, der eigentlich für alle gemacht ist. Aber eben, dann das ist das, was ich meine. Interstellar zum Beispiel entscheidet sich ganz klar, wenn du jetzt nicht ein bisschen mitdenken willst, dann wird dir dieser Film definitiv nicht gefallen. Und die Entscheidung trifft er, das heißt natürlich auch nicht, dass es ein Film ist, der im Milliardenbereich Geld einspielt, das ist klar. Und natürlich muss Batman vs. Superman sehr viel Geld einspielen, dass sich das alles überhaupt lohnt. Aber eben, finde ich halt als Zuschauer ein bisschen unglücklich. Ja. Dass man nicht da, eben ist jetzt nicht kein K.O.-Schlag für diesen Film, aber das sind diese kleinen Dinge, die ich dann ein bisschen... Ja, schade finde, weil ich mir denke, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ist das Drehbuch nicht zu dem Film auch wieder von 3 Leuten gleichzeitig geschrieben oder so? Ja. Und ich denke mir, wenn 3 Leute dafür bezahlt werden, so ein Ding durchzukämmen, also meine, merke ich da nicht irgendwann... Ja, das ist doch genau das Gleiche. Also für mich ist Batman wie Superman auf dem gleichen Level wie Age of Ultron. Also beide Filme haben das gleiche Problem, sie wirken teilweise ein bisschen zerstückelt, ein bisschen irgendwie zusammengesetzt, teilweise ein bisschen konfus. Ja, weil einfach Stellen drin sind, die zur Story dieses Films nichts beitragen. Genau, man merkt einfach, dass manche Szenen abgehackt sind und dass einfach Stücke fehlen. Aber man merkt einfach, dass da ein bisschen rumgestückelt worden ist, damit man auf eine passable Länge kommt oder Nee, ist mir klar, dass das 3-Stunden-Comicbuchfilm, das ist dann schon was für Leute, das jetzt vielleicht mit Watchmen machen können, weil da sowieso die Zielgruppe schon sehr speziell ist. Gibt es nicht einen 4-Stunden-Extra-Cut oder so? Ja, da gibt es irgendwie, das ist auch eine Passage mehr drin. Die habe ich nicht gesehen bisher, diese Version. Mit dem Comic noch dann. Genau, mit dem Piratenzeug da. Und eben bei Watchmen wäre das wahrscheinlich, das wäre noch das, wo du es am ehesten bringen könntest. Natürlich kannst du nicht einen Batman-Film machen, der 3 Stunden lang ist. Watchmen war ich in 3 Stunden, oder? Ist ja auch so lange, das weiß ich gar nicht. Schon, das oder wahrscheinlich auch nahe dran, ja. Aber ja, die Zielgruppe halt. Also man muss ja auch mal überlegen, DC entscheidet sich da ja ganz bewusst, das ist nichts mehr für Kinder. Auch wenn Kinder Batman und Superman mögen. Ja. Ich würde meinen 6-Jährigen jetzt nicht in den Film setzen, muss ich sagen. Ja. Natürlich ist es nicht viel Blut, was du siehst, aber allein schon die Tatsache, dass Batman halt Leute killt und das nicht und nicht behandelt wird. Warum? Es ist halt einfach so. Das hat man zu akzeptieren in dem Fall, dass er so eine Art von Batman ist. Und eben die Leute sagen, ja, er hat das früher auch schon gemacht. Naja, 1940. Also ich habe wirklich mal nachgegoogelt, 1940 sind doch diese Comics, wo er dann echt irgendwie, da macht richtig üblen Shit. Übler als in dem Film. Da hängt er dann Leute mit einem Seil um den Kopf, um den Hals von seinem Batwing runter und fliegt mit denen rum. Und so, das ist völlig Psycho. Ja, also ich hab zu dem Thema auch schon Beiträge gesehen, weil viele Leute haben sich ja darüber aufgeregt, dass er Leute tötet. Aber wenn man sich so mal ein bisschen, es gibt ja eh so ein Video über die Nolan-Trilogie, wie viele Leute eigentlich sterben durch Batman. Ja. Also ich meine, der tritt die schon hart durch die Gegend und wenn die dann eine Treppe runterfallen, dann sind die vermutlich halt auch relativ tot nur. Ja klar, das ist auch bei Tim Burton schon so. Bei Tim Burton bringt er wirklich Leute um. Ja. Also setzt die in Flammen und so. Also es ist nicht der erste Batman, der Leute umbringt. Und ich finde, es passt halt auch zu dem Batman, der in diesem Film gezeigt wird. Ja, nee, absolut. Wir machen einen verbitterten Typen auch da draus und so. Und nee, das war auch nicht für mich das K.O.-Creme. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde, das ist das, was für mich die Figur des Batman spannend macht. Dass er gerade mit einer Rogues Gallery, die sind so der übelsten und interessantesten Bösewichte eigentlich von allen Superhelden, die es gibt, meiner Meinung nach. Und die sind alle halt ohne Regeln. Oder gerade das ist ja der Sinn zum Beispiel von Joker und Batman, dass Joker keine Regeln hat und er hat halt diese eine Regel. Und ich finde, das macht die Figur interessant. Ich finde es nicht schlimm, dass sie es jetzt da nicht machen. Ist was anderes, wenn es noch einen Batman-Film geben wird, wo er mit dem Joker zu tun hat. Dann weiß ich nicht, ob da nicht wirklich viel an Power für die Figur verloren geht, wenn er das dann nicht wiederfindet oder so und dann plötzlich sagt, okay, ich mach das jetzt nicht mehr. Weil das ist halt, in dem Film stört es nicht, weil kein Joker da ist. Ja. Oder jemand, der ihn moralisch herausfordert. Das war bei den Nolan-Teilen auch deutlich wichtiger für die. Aber das eben ist die Frage, eigentlich müssen sie es halt so lassen. Also es wäre ja komisch, wenn er dann plötzlich im nächsten Teil ohne Erklärung nicht mehr tötet. Also. Naja, also ich meine, man weiß ja nicht, was vorher passiert ist. Das meine ich, man weiß ja eigentlich nichts über Batman. Ja. Man weiß natürlich, wenn man so ein bisschen ausgeht, dass Robin wohl gekillt worden ist vom Joker. Mhm. Und ich vermute mal, dass er seinen emotionalen Kampf eben mit dieser Regel schon gekämpft hat und eben verloren hat. Und jetzt sich dazu entschieden hat, dass er, dass die Leute hinter Gitter zu bringen, einfach nichts mehr hilft und er jetzt eben auch töten muss, wenn es sein muss. Ja. Nee, und an sich? Also, wie gesagt, das meine ich, es ist halt viel offen geblieben. Und da fand ich es halt gut, dass man sieht, okay, die Ursprünge sind dieselben, dass seine Eltern ermordet werden und so. Und es war auch visuell was nicht langweilig inszeniert. Also ich habe mich dabei nicht gelangweilt, dass es mir... Also dieser Rückblick jetzt mal. Ja, genau. Mhm. Als es mir gezeigt worden ist, ist so, ja, okay. Also natürlich jetzt nicht gerade die cleverste Lösung, die beiden Superhelden durch die Namen ihrer Mütter wieder zu vertragen. Also es macht schon irgendwie Sinn, dass Batman dann ein bisschen stockt, wenn Superman sagt, save Martha. Und schon, aber... Aber ja. Das Problem ist vor allem an der Stelle mit diesem Martha zum Beispiel. Das ist das, was ich da zum Beispiel als Problem sehe. Also es ist für mich das meiste ist Drehbuchzeug, was ich in diesem Film problematisch finde. Weil ich finde, Batman hat eine super Motivation in dem Film. Dieses Opening finde ich auch richtig, ich habe ja auch in der anderen Version gesagt, ich finde das Opening richtig gut. Also als wir den geguckt haben, da war ich sofort drin. Ja, ich hatte und dann mir gedacht, das ist jetzt, weil ich Man of Steel, diese sinnlose Zerstörung, wie die meisten, etwas komisch fanden und die Kritik haben sie gehört und haben es klar zum Vorteil für sich genutzt. Ja. Und das ist super stark, also wie er da durchläuft, 11. September mäßig, die Gebäude einbrechen. Wie man dann, also wie man das aus einer anderen Perspektive einfach sieht. Genau, denn das war super. Ich fand das Opening sehr, sehr stark. Und dann war für mich eigentlich schon die Motivation von Batman erledigt. Ich hab gesagt, check. Ja. Ist völlig klar, warum der sagt, das kann, also eben, wie er in den Filmen sagt, wenn es nur eine, weiß ich nicht, 10%ige Chance gibt, dass er unser Feind ist, müssen wir das als absolute Gewissheit nehmen. Mhm. Und das stimmt auch. Also ich meine, das ist nachvollziehbar aus seiner Perspektive. Jemand, der eher verbittert ist und viel Scheiß erlebt hat schon mit anderen, besonderen Persönlichkeiten, eben dann kapiert man das sofort. Und das ist das Problem mit dieser Martha-Situation. Einerseits, Supermans Motivation ist halt für den Arsch, muss ich einfach direkt sagen, ich finde es so schade, wenn man zuerst versucht, Lex Luthor, ich habe die Szene jetzt nochmal gesehen auch, zuerst versucht er, Superman irgendwie gegen den anderen aufzuwiegeln und ihm zum Beispiel diese Bombe bei dem Senatsmeeting oder so, das sind ja alles Stellen, wo er eigentlich ihn vielleicht schuldig darstellen will, oder warum macht das sonst, warum bringt er ein ganzes Gebäude, sprengt er ein ganzes Gebäude, wo Superman drin ist, das sind alles Stellen, wo er eigentlich sowieso gegen die Gesellschaft drehen möchte und irgendwie das provozieren möchte, dass es da zur Konfrontation kommt. Und in der letzten Minute, dann, wenn Superman eigentlich eh schon motiviert ist, also wo er sagt, er hält ja Batman zwischendurch auch mal auf, als der das Kryptonit stehen will, und sagt, hey, wenn du das nächste Mal hier dein Symbol in den Himmel strahlen lässt, Junge, raus aus meiner Nachbarschaft. Zu Hause, ja. Genau. Und also eben, er sagt da schon, dass er eh schon motiviert ist, gegen ihn zu kämpfen. Und im letzten Moment hält man das für nötig, das Kidnappen von seiner Mom zu machen. Wo man halt dann einfach wieder sagt, ja gut, wenn euch das jetzt nicht reicht als Motivation, dann machen wir halt jetzt einfach den klassischen Geiselfall. Und das sind Stellen, wo ich sage, einfach, das ist nicht, da fehlt nicht mal was, das ist zu viel. Schneidet einfach den Teil wieder weg. Ja, Superman hatte ja die Motivation natürlich, also er wollte halt Batman nicht mehr da haben, weil er dieses Vigilante, dieses Rächer-Ding, findet er einfach furchtbar. Aber ich glaube auch, oder zumindest habe ich so verstanden, wegen der Brutalität, mit der Batman vorgeht, mit diesem Branding und so, das war, ich sagte, okay, da ist der Ansatz für eine Motivation, dass ihm das nicht passt, wie er es macht. Aber Superman wird halt nicht töten. Das ist, Superman will Batman nicht töten. Ja, aber da es ja im letzten Teil gemacht hat, als ultimatives letztes Mittel, um jemanden aufzuhalten, das war jetzt etabliert, dass Superman, auch wenn es ihn verstört hat selber, er hat es ja gemacht, er ist ja mittlerweile moralisch bereit dazu, in letzter Instanz das einzusehen, dass er nicht anders handeln kann. Also vor allem, wenn das war eine große Kritik, ey, der killt einfach so. Aber gut, wenn man das akzeptiert und sagt, okay, das ist halt sein Fleck auf seiner weißen Weste jetzt, dass es Situationen gibt, in denen er nicht weiter weiß, warum dann dieses Kidnapping? Also generell, die ganzen Sachen, die mit Lex Luthor zu tun haben, finde ich, sind die Stellen, die am meisten Plotlücken haben. Du warst kein Fan von Lex Luthor generell. Jetzt, wo ich nochmal reingeguckt habe, ich finde es sehr unterhaltsam, aber eben, da lache ich dann mehr über den Film. Also das habe ich gemerkt, ich finde jetzt immer die Stellen, wenn Eisenberg auftaucht und wenn ich in diesen Saal gucke, denke ich mir, das ist schon witzig, wenn er da vor sich rum zappelt und so. Aber eben, ich finde ihn halt nicht... Er macht halt nicht das, was er hätte machen sollen. Und er spielt es nicht mal schlecht. Ich finde nicht mal das. Ja, ich find, er entscheidet sich für eine Art und Weise und geht dann voll in diese Richtung. Genau. Aber es ist halt nicht die Richtung, die der Film gebraucht hat, meiner Meinung nach. Da hätte halt Zack Snyder dann wirklich sagen müssen, hey, Jesse, wir möchten das eher in eine andere Richtung, das Ganze. Also wir sind generell das realistischere, das düstere Comic-Universum im Vergleich zu Marvel. Wenn du jetzt da als Joker-Imitation, also das muss man ihm schon unterstellen. Ja, er ist der total durchgeknallte, milliardenschwere Psychopath. Ich meine, ja, aber also wieso sollte er sonst ein Monster erschaffen, das man eigentlich nicht mehr töten kann? Auch sowas. Also eben, was ist sein Plan eigentlich, wenn Doomsday Superman gekillt hätte und selbst überlebt? Was ist sein Plan? Ich glaube, er dachte, er kann Doomsday irgendwie kontrollieren. Was Sinn gemacht hätte, solange er das Kryptonit hatte. Das hatte er aber zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Ja, aber er hat ihn ja geschaffen. Das ist ja aus seiner DNA. Und du denkst, das Ding würde auf ihn hören? Nein. Also wollte ihn ja gleich umbringen, nachdem es auf der Welt war. Also. Eben, was war sein Plan? Ich vermute mal, er dachte, er kann es kontrollieren. Ja, aber es ist schon eine krasse Mutmaßung von so einem Viech. Also, das sind so Stellen, oder immer, dann geht es natürlich immer, es wird immer kleiner, das sind so die gröbsten Sachen. Und dann geht es halt immer so weiter, dass das Sachen gemacht werden in dem Film, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und Lex Luthor, das Problem ist, eben die Figur wäre interessant, wenn sie nicht Lex Luthor wäre. Also eben wie er zum Beispiel diesen komischen, was ist das, ein Senator oder so, füttert er mit dieser Süßigkeit. Und das sind so komische Stellen. Und eine Stelle, die ich sehr, sehr effektiv fand, die ich persönlich sehr, die war beunruhigend, diese Stelle mit Granny's PhD. Das war eine beunruhigende Stelle, weil plötzlich realisiert man, oh Gott, der sitzt nicht in diesem Raum. Ja. Und warum steht da ein oh Mann, fuck, jetzt geht irgendein Scheiß ab. Und das ist der Moment, wo seine Figur auch richtig gut funktioniert, aber es ist halt nicht, es ist für mich wie, als hätte Jesse Eisenberg damals Joker nicht spielen dürfen. Jared Leto hat ihm die Rolle weggeschnappt und er hat gesagt, Leute, leckt mich, ich spiele einfach trotzdem Joker. Ihr könnt mich ruhig anders nennen, ist mir egal. Ich zeige euch meine Version vom Joker. Dieses keine Scheiß auf die Konsequenzen, das ist typisch Joker. Generell dieses ein bisschen irre, auch natürlich durch seine Stimme dann auch, wirkt das immer alles so ein bisschen auch überhöht. Eben, also er ist ja eindeutig wahnsinnig, aber halt nicht auf eine Art und Weise, wie ich Lex Luthor als wahnsinnig sehen würde. Es ist aber auch ein junger Lex Luthor, das darfst du nicht vergessen. Ja, Jung ist lustig. Quasi die Entstehungsgeschichte. Jung ist lustig, er ist so alt wie Henry Cavill, der Schauspieler. Sie sehen nicht so aus, sie sind gleich alt. Circa, ich glaube, um ein Jahr ist der Unterschied. Also es ist eine ähnliche, dieselbe Generation. Batman ist die alte, der alte Hund hier. Also Lex Luthor, wie gesagt, er hat es nicht mal schlecht gespielt, aber da fehlt mir jemand, der da eingreift und sagt, das ist nicht das, was wir jetzt, das ist halt nicht deine Figur, mein Freund. Also dann nennt ihn ganz anders, fiktive Figur, meinetwegen auch, das ist für mich auch mal in Ordnung, dass man nicht immer nur Comicfiguren nimmt und sagt, das ist jetzt irgendein fiktiver Bösewicht und der darf auch ruhig, dann hätte er mich auch nicht so gestört. Aber gerade weil von Lex Luthor gibt es halt, ich weiß nicht, 2, 3 Varianten schon auf Film, auf Celluloid und dementsprechend... Nee, das ist halt kein Kevin Spacey. Ja, viele mögen ja Kevin Spacey als Lex Luthor auch nicht. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand den auch lustig. Das ist total vom Film. Eben, der war, eben. Aber es gibt halt ein paar Regeln, gibt es halt schon, finde ich, für bestimmte Figuren. Das wäre wie eben, wenn Batman jetzt rumläuft und keine Ahnung, was Batman machen soll. Aber wenn halt die Figur in einer Art und Weise nicht mehr da ist, dann frage ich mich, warum habt ihr es dann überhaupt gemacht? Warum habt ihr dann nicht gesagt, es ist jemand anderes? Das verstehe ich dann aus Filmemacher-Art nicht, aus... Wer da ein Drehbuch geschrieben hat und sich gedacht hat, das ist die richtige Anlage für so eine Rolle. Und eben die Motivation ist halt sehr erzwungen eh schon, warum die beiden kämpfen. Aus Batmans Sicht nicht, finde ich sehr gut. Aus Supermans Sicht ist es halt so wirklich im letzten Moment, auch ich habe deine Mutter gekidnappt. Dann ist halt der Konflikt genauso schnell wieder weg. 7 Minuten, glaube ich, kämpfen sie. Also für das, was der Film so heißt, und dann sind knapp 10 Minuten ein bisschen nicht so inspirierte Klopperei zwischen den zwei. Ja. Also da war es schon cool, aber ich habe es mir echt cooler vorgestellt eigentlich. Ich fand es so lustig, ich habe irgendwo auch online jetzt, also es gibt ja im Englischen dieses Sprichwort oder diesen Begriff, wenn ein Film zu verzweifelt was versucht und dann sagt man im Englischen throwing the kitchen sink at the audience. Also wenn man wirklich alles macht und nimmt und tut und Batman macht es in dem Film. Er nimmt einfach ein Waschbecken und haut Superman über den Schädel. Das war für mich dann auch so eine Metapher, wo ich mir schon dachte, seid ihr euch selbst jetzt bewusst geworden, was hier los ist? Oder was ist denn jetzt ab? Das fand ich schon ziemlich cool. Also, Und ich finde den Kampf okay. Ich finde jetzt auch, das ist jetzt nicht super mega toll, aber klar, was soll man da auch groß machen? So? Also, das Problem ist ja mit Superman eh, entweder er ist gleich komplett am Arsch mit Kryptonit oder er ist völlig overpowered. So diese Mittelstufe zu kriegen ist schwer. Aber ich finde, das haben sie in dem Kampf ganz gut hinbekommen. Ja. Also wie ihn Kryptonit schwächt und nee, und dann lässt es halt wieder nach. Genau. Ja. Also das fand ich echt cool, dass es halt nicht irgendwie ein permanent ist oder so, dass er dann nur noch Wimpern am Boden liegt, sondern dass er auch dagegen ankämpfen kann. Ja. Deswegen. Was eh lustig ist, weil er zum Ende vom Film ja dann plötzlich immun ist gegen Kryptonit. Oder? Naja, er ist ja nicht immun, aber wie gesagt, er kann dagegen ankämpfen. Aber der Speer, er hält ihn in der Hand und fliegt. Ich hätte noch okay gefunden, wenn er ihn in der Hand hält. Aber seine Power ist auch nicht weg. Er fliegt einfach weiter mit dem Ding. Klar, kann man das alles irgendwie interpretieren. Er atmet es ja nicht ein, er berührt es ja nicht direkt. Das ist ja nur die spitze Kryptonit von diesem Speer. Wohlgemerkt, im Wasser hat er keine Kraft mehr gehabt. Da ist er eigentlich, wenn Lois Lane ihn nicht gerettet hätte noch, 5 Minuten vorher, schafft er es eigentlich nicht, sich gegen den Speer zu wehren. Da hat ihn vielleicht auch berührt, was weiß ich. Ich meine, es ist ja auch okay, dass man den Film mag. Ich will das niemandem ausreden, aber ich finde, ab einem gewissen Level an Interpretation frage ich mich eben, gucke ich jetzt einen Arthouse-Film oder einen Kunstfilm? Oder gucke ich ja eigentlich Batman gegen Superman? Muss ich den Job für die Drehbuchschreiber übernehmen? Muss ich rechtfertigen, warum diese Szenen Sinn machen sollen? Gerade am Ende. Mein Gott, gib den Speer Wonder Woman. Die hat gar kein Problem damit. Ja, die hatte doch Doomsday gerade mit dem Lasso. Irgendwer muss ja Doomsday festhalten, sonst kommt er gar nicht an Doomsday ran. Dafür war ja das Kryptonit. Batman schießt das Kryptonit, ist geschwächt genug und kriegt den Speer ab oder so. Ich meine, dann kann man immer noch irgendwie reinschreiben, dass Superman stirbt. Ich meine, wir reden hier tatsächlich über einen Typen im Fledermauskostüm gegen einen Superhelden auch von Kryptonit. Genau. Also man sollte, glaube ich, diesen Film auch nicht überinterpretieren. Nein, aber... Und solange, finde ich, beim ersten Mal gucken, wenn man da nicht irgendwie... Also natürlich gibt es ein, zwei Sachen, wo du denkst, ja okay, das macht jetzt wenig Sinn, wie das mit Martha und wie du sagst, diese Entführung und so, diese Motivation von Superman. Aber sonst in diesen Action-Szenen habe ich mir jetzt nie gedacht, das macht jetzt aber keinen Sinn. Sondern ich habe halt hingeguckt und es hat mir Spaß gemacht, das zu sehen, weil das wollte ich halt sehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, natürlich ist mir schon klar, dass das nicht das High-End der Unterhaltung ist. Mhm. Will es auch nicht sein. Und dann ist das für mich okay, wenn solche kleinen Sachen irgendwie drin vorkommen. Ich meine, es ist ein Superheldenfilm. Für mich kommt es aber auf die Quantität an, was diese Fehler angeht. Wenn es zu viele werden, denke ich mir irgendwann, irgendwer hat da seinen Job nicht richtig gemacht. Verlangt aber von mir trotzdem, dass ich da, keine Ahnung, 15 Euro hinlege für diesen Film. Das finde ich, also irgendwann, also es muss halt genau wie bei jedem anderen Produkt, das wir konsumieren in unserer Gesellschaft, ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die Leistung liegt ja darin, dass auch dieser Film mich nicht rauswirft mittendrin, weil er unlogisch wird. Also wenn ich als Zuschauer mittendrin aus dem Film geworfen werde, weil ich nicht mehr verstehe, was da gerade vor sich geht, das ist halt irgendwie doof. Und es sind halt viele Kleinigkeiten. Es ist nur diese, der Speer ist ein Ding. Dann ist das nächste mit dieser Marvel-Situation. Die Motivation von Superman. Die Sache, dass Batman das Kryptonit klauen will, einen Peilsender an diesem blöden LKW anbringt. Und statt dass er dann einfach wartet, wo die das Zeug hinfahren und dann kommt, wäre die coole LexCorp-Szene gekommen, die ich viel lieber gesehen hätte, die wir leider nicht gesehen haben. Mhm. Nee, er verfolgt dann sofort den Laster und verkackt es dann, als hätte er gewusst, dass er aufgehalten wird zwischendrin, um immer noch rauszufinden, wo das Ganze steht. Naja, es ist halt so, er verfolgt halt den Laster und dann schießt er den Peilsender dran, falls ihn verliert. Nee, den schießt er vorher halt dran, bevor er überhaupt selber im Batmobil ist. Da steht er ja oben auf diesem Kran oder so und ballert das Ding da dran. Und dann könnte er ja einfach warten und die fahren irgendwo hin und dann überrollt er sie völlig mit seiner Armada von Tech und Zeug. Warum? Ich verstehe das nicht. Vor allem, er macht den Laster auch noch halb kaputt. Sein Peilsender wäre eigentlich fast weg gewesen. Über solche Sachen mache ich mir halt während dem Gucken des Films mache ich mir keine Gedanken. Ich denke halt, er schießt halt dran. Dann will er den Laster halt aufhalten, bevor er dahin kommt, wo er hinkommen soll. Er weiß ja nicht, wohin. Mhm. Wenn das jetzt natürlich ein Hochsicherheitsteil ist, dann scheiße. Deswegen will er ihn aufhalten, aber wenn er ihn verliert, dann kann er ihn trotzdem noch finden. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so die Gedanken drüber verschwendet. Ich finde, es sind halt ein Haufen solche Dinge drin, wo ich sage... Also ich hab mich ehrlich gesagt eher darüber gefreut, dass die Wonder Woman geil hinbekommen haben, was der beste Teil von diesem Film war. Und auch, dass dieses Lasso nicht mal so lächerlich gewirkt hat, wie man denken könnte, dass es wirkt. Ja, auch wieder eine coole Stelle. Das Lasso nicht zu erklären. Es passiert einfach und boom. Es war halt einfach da. Eben. So. Und das ist was eindeutig für Leute gemacht ist, die das alles kennen. Die wissen, was hier los ist. Und eben, Wonder Woman ist gut, finde ich absolut. Also möchte ich nicht schlecht reden, haben sie gut besetzt. Also viele haben ja vorher gesagt, die ist zu dünn, glaube ich, die Schauspieler. Wonder Woman muss man richtig Muckis haben und das muss man sehen. Ja. Das hat mich jetzt auch überhaupt nicht gestört. Also da wird es für mich dann kleinlich. Oder eben, dass auch jeder Batman anders aussieht, ist doch logisch. Und es gibt ja Dinge, die, weil es ein Comicfilm ist, ich auch nicht in Frage stelle. Weil lustigerweise hat mich irgendwer vor 2 Tagen gefragt, der eben gar nicht sowas guckt. Und hat er gefragt, wenn da dieses Gebäude explodiert und Superman drinsteht, wieso sind denn nicht mal seine Haare verbrannt? Und ich so, ja, weil das so ist, Superman ist halt im Gesamten unzerstörbar. Und dann fragt er, und wie rasiert sich der? Er macht Laser, er schießt mit seinen Laseraugen auf den Spiegel und brennt sich die Haare weg. Und eben, und das sind so Sachen, hat er das gesagt und ich so, ach ja, stimmt, das macht keinen Sinn, aber wir reden hier von Superman, also das stelle ich auch nicht in Frage. Also es gibt Dinge, die akzeptiert man oder man akzeptiert sie nicht vorab. Da hat man noch nicht einen Frame von diesem Film gesehen. Da muss man die akzeptieren. Aber innerhalb dieser Regeln kann ich doch versuchen, das auf die Reihe zu kriegen. Also man überlegt, was für ein Riesen, das ist nicht ein Typ, der diesen Film macht. Das ist eine Crew von, was weiß ich, wie viel 100 Leuten. Ja, wahrscheinlich ist halt das auch das Problem. Ja. Wenn du 10 Leute hast, die dir reinreden, wie der Film an irgendwelchen Stellen sein soll, dass dann, also das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, wieso irgendwie so inkonsequente Sachen manchmal passieren einfach. Manche Sachen an der einen Stelle so sind und dann sind sie an der anderen Stelle wieder so. Das passiert einfach, wenn 5 verschiedene Leute ein Drehbuch schreiben. Ja, und das lässt sich irgendwie schlecht vermeiden dann. Ja, es funktioniert ja schon bei anderen Blockbustern auch, als ob das Comicfilme sind oder nicht, ist ja wurscht. Es gibt ja Filme, die funktionieren nach dem Prinzip. Aber ja, mit den 5 verschiedenen Leuten, das ist halt für mich das Hauptding eigentlich, auch wenn ich jetzt über die kleinen Sachen geredet habe. Und das finde ich sehr schade. Es sind 5 Filme in diesem einen Film und ich würde mir jeden dieser einzelnen 5 Filme gerne ansehen. Aber ich möchte sie nicht zusammengequetscht haben. Ich verspreche dir, Batman wie Superman wird besser, wenn du die Filme, die danach kommen, gesehen hast. Ja, aber das ist mein großes Versprechen an alle. Ich weiß. Batman wie Superman hat viel reingestopft, aber er ist halt nur eine Brücke, damit sie endlich ihr Universum starten können und DC kann halt einfach nicht mehr länger warten, weil Marvel einfach schon ein Riesenmonopol hat. Aber ich verstehe nicht, warum nicht. Also niemand, erstens mal sind ihre Figuren, haben sie alle bei sich die Rechte, sie können das, und sie machen es ganz bewusst ein bisschen anders, es gibt keine After-Credit-Scene. Und diese Kleinigkeiten, wo man klar sagt, und sie wollen definitiv düster sein und sie wollen anders sein vom Ton des Films her. Und gerade wenn ich was mache, was der andere nicht macht, jetzt ein bisschen vielleicht mit Civil War, der wird ein bisschen düster. Mhm. Aber das hat doch jeder von Age of Ultron auch gedacht, dass der düster wird. Ja, aber eben jetzt kloppen sich halt eben Leute, die sich verstehen sollten oder über 6-8 Filme lang verstanden schon haben. Schon wieder übrigens. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass sich die Superhelden kloppen. Also ich meine, ich will damit sagen, Marvel-Film wird schon sehr leicht gemacht, dass sie werden relativ wenig auseinandergenommen im Vergleich jetzt zu Batman wie Superman. Ich meine, also von mir konkret, also ich bin weder von dem einen noch von dem anderen Fan. Ich bewerte wirklich die einzelnen Filme für mich und überlege mir dann hinterher, von was hat mich jetzt unterhalten, was hat mich gestört. Und ich finde halt einfach weniger bei Marvel. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, es ist Marvel. Also für mich unterscheidet auch nicht zwischen 20th Century Fox hat halt X-Men. Ich finde generell X-Men sind die interessantesten Stories, nicht, dass die Filme alle so wären, aber die haben eigentlich das interessanteste, die interessantesten Figuren bei sich, weil ich das die ganze Logik von Mutanten und so in der Gesellschaft eigentlich am interessantesten finde, anstatt dass ein Hulk einfach akzeptiert ist. Ach, scheißegal, dass da ein grüner Mutant rumläuft. Das interessiert uns auch als Menschen nicht, solange er auf die richtigen kloppt. Das finde ich eher platt. Und deswegen bin ich, also ich behaupte mal, ich bin in keinem der beiden Lager. Man muss doch auch in keinem Lager sein, man kann doch beides mögen. Also es ist ja nicht so, als könnte man sich dann die Filme des anderen nicht mehr angucken, wenn man... Ja, wohlgemerkt, ich habe in meiner ganzen Blu-ray-DVD-Sammlung habe ich keinen einzigen Marvel-Film. Und das Einzige, was ich habe, ist die Dark Knight-Trilogie, was DC ist. Also ich habe nicht das, dass ich sage, das eine mag ich nicht, das andere schon. Und ich habe auch nichts gegen Zack Snyder. Watchmen steht da auch im Regal. Also das sind nicht so, dass die einzelnen Zutaten mich stören. Na, ich rede jetzt auch nicht von dir im Speziellen, aber ich meine, wenn man sich mal anguckt auf Rotten Tomatoes, hat der Film, glaube ich, 27%. Ja, aber findest du das automatisch? Und pass auf, Daredevil hat 44. Ja. Und Daredevil war definitiv beschissener als Batman wie Superman. Das kann keiner abstreiten. Und da merkt man schon, dass der Film wirklich viel, viel Hass. Aber was denkst du denn? Denkst du wirklich, dass Kritiker... Nein, das setzt sich ja voraus, dass die Kritiker irgendwie... Nein, ich denke, dass sie feindlich sind an sich oder Warner Brothers feindlich sind. Nein, aber ich denke, dass es einfach... Also Marvel wird mehr verziehen als jetzt DC. Einfach nur, weil Marvel lockere Filme macht, die lustiger sind, wo man einfach nicht so viel kritisieren braucht, weil sie eh relativ selbstironisch sind. Aber damit gibst du doch dir selber die Antwort, oder nicht? Findest du nicht, dass du damit selber dir beantwortest, warum sie nicht so zerrissen werden? Ja, weil sie selbstironisch sind und dann kann man sagen, okay, die Fehler sind egal, aber es ist ja lustig. Und DC geht halt in eine andere Richtung, da ist es ernst. Und dann sieht man, dann wenn natürlich irgendwas Kleines nicht stimmt, dann sieht man sofort. Ja, was Kleines, wir haben jetzt schon... Also, oder man will es halt dann auch sehen, weil man, es ist ja dann eine ernste Story und nicht irgendein Quatsch. Genau, das ist ja das, wofür ich mich entscheiden muss. Wenn ich einen Film mache in einer bestimmten Tonart oder ein bestimmtes Genre mache, dann muss mir halt klar sein, dass bestimmte Dinge anders bewertet werden in meinem Genre. Und das ist ja fast schon, also ich versuche mir fast schon in einem anderen Genre damit zu spielen, fast schon in die Richtung Thriller zu gehen an manchen Stellen in dem Film. Also am Anfang ist ja gar kein Gekloppe, sondern wird viel aufgebaut und Lex Luthors Pläne werden erklärt und all sowas. Und es werden fast schon philosophische Fragen gestellt über, brauchen wir einen Superman? Und wenn wir einen Superman brauchen, wem sollte er Rechenschaft schuldig sein? Also ein Dinge, die deutlich weitergehen als ein Iron Man, der einfach da rumfliegt und alle sagen, hey, cool, Iron Man fliegt rum. Was als in der Gesellschaft eigentlich nicht sehr logisch und nicht sehr realistisch ist. Aber eben, das finde ich, ist für mich halt auch die Rechtfertigung, warum ich einen Film anders bewerte. So wie ich bei einer Komödie ja auch nicht bewerte, die 3 Action-Szenen, die gut waren, die drinnen vorkamen, wenn jemand die Treppe runterfällt, ob das realistisch aussah, weil es ist eine Komödie, die will gar nicht, das ist nicht ihr Fokus. Das soll irgendwas schnell rüberbringen, so wie bei Bad Neighbors, wenn der Typ von Airbags in die Luft geflogen, geschmissen wird. Da ist ja völlig wurscht, ob das real oder nicht real ist, weil der Film einen anderen Schwerpunkt hat. Und das ist das Problem, glaube ich, was viele dann mit Batman vs. Superman haben. Sie möchten auf einer Seite ernster genommen werden, aber sie möchten nicht die Kritik dafür ernten, was es bedeutet, einen ernsteren Film zu machen, der sich selber damit brüstet, etwas realistischer zu sein als oder etwas mehr in der Realität gegründet zu sein als andere Sachen. Und das finde ich finde, das ist nicht unfair, sondern man kann ja nicht beides haben. Und Marvel wird dafür natürlich nie ernst genommen werden als, oder zumindest bisher nicht als, boah, also da stehen dir die Haare zu Berge, das ist so ultra episch. Also ich finde keinen der Marvel-Filme in irgendeiner Form episch. Das haben halt die dann nicht drauf, oder? Das können sie nicht für sich beanspruchen, wenn sie Figuren wie Ant-Man haben. Ja, das Ding ist, also man guckt sie, also ich mag die Marvel-Filme wirklich gerne, ich gucke mir die gerne an, die sind wirklich unterhaltsam, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Avengers 1 und Avengers 2 anguckt, es ist doch genau das Gleiche im Großen und Ganzen. Am Ende eine große Schlacht in einer Stadt, die komplett zerstört wird gegen irgendwelche Roboter-Alien-Wesen, die in Heerscharen herkommen und die einfach zerkloppen. Ja. Also ich kann mir am Ende von Age of Ultron kam ich mir tatsächlich ein bisschen verarscht vor, weil ich einfach nur nochmal Avengers 1 gesehen habe. Ja, nee, und Avengers 2 ist, glaube ich, mit der schwächste Film in ihrer Reihe. Vielleicht noch Iron Man 2, glaube ich, kam nicht sehr gut an. Aber guck, weil er dasselbe Problem hatte. Die Kritiken an zu Avengers Age of Ultron. Habe ich jetzt nicht konkret geguckt. Sind die also, so viel besser oder was? Ja. Also die Kritiker-Kritiken. Ja. Okay. Kann ich nicht beurteilen. Obwohl er, also ich finde halt, er wird genauso zusammengestückelt wie Batman, wie Superman. Teilweise. Gut, aber ist was anderes? Zusammengestückelt ja, aber das Problem, was wir ja hier haben, ist, oder generell bei diesem Film, es ist der zweite Film in einem Franchise. Und Age of Ultron ist der, ich weiß nicht, genau, 10. Ja, ja, ja. Das ist halt das Problem. Du hast ja, natürlich bei Avengers 2 kannst du bestimmte Dinge einfach drin lassen, die sich in einem normalen Film, in dem nur Avengers 2 guckt, sagt er wahrscheinlich wirklich genau, was du gerade gesagt hast. Das ist genauso zerstückelt, das ist genauso unlogisch. Aber eben, sie sagen sich halt bei Avengers 2, setze ich auf jeden Fall schon mal voraus, dass Leute Avengers gesehen haben, und im Idealfall zumindest auch von der Phase zum Beispiel alle Filme oder so. Und das sehe ich ja hier auch ein. Also ich würde jetzt mich nicht erdreisten, Batman vs. Superman auf die Art und Weise zu beurteilen, wenn ich Man of Steel nicht gesehen hätte. Das muss ich halt, also wenn ich Teil 2 von irgendwas bewerte und Teil 1 nicht geguckt habe, dann bin ich selber schuld. Da kann ich dann nicht, finde ich, dem Filmemacher die Schuld geben. Ich finde es ja eben gerade gut, wenn man mir nicht immer alles nochmal vorkaut, sondern Dinge als gegeben ansieht beim Zuschauer. Wenn sie Dinge sind, die man voraussetzen kann. Und das ist das Problem, glaube ich, was DC hat. Sie wollen so dringend aufholen, dass sie halt in einen Film 5 Marvel-Filme packen oder halt 5 einzelne Stories. Da ist ein Film drin über Lex Luthor und sein Problem mit Superman. Da ist ein Film drin über Batman und das Problem mit Superman. Doomsday könnte einen komplett eigenen Film eigentlich füllen. Oder hat in den Comics sehr viel dann einen ganzen Abschnitt dominiert. Und das ist das Problem. Es sind zu viele Filme in einem drin. Und das ist halt irgendwie... Ich glaube aber, das löst sich auf, wenn dann die anderen Filme rauskommen. Genau, aber das Problem ist, momentan gehen wir halt davon aus, dass wir haben. Momentan haben wir halt das, genau. Wenn danach, was kommt jetzt als nächstes? Suicide Squad? Ja genau, und dann Wonder Woman, glaube ich, nächstes Jahr. Dann Wonder Woman, dann kommt Asian Justice League Part 1. Und wahrscheinlich kommt das auch. Flash kommt irgendwann demnächst. Und ich glaube, die Probleme, die man jetzt mit diesem Film hat, lösen sich, wenn man die anderen Filme dann gesehen hat, auf und der Film wird besser. Also ich habe das Gefühl, es ist halt ein zweieinhalb Stunden langer Aufbau für Filme, die wir noch nicht sehen. Ja. Nee, und das ist auch so. Es ist halt die Einleitung zu irgendwas und dann sieht man einfach den Hauptteil noch nicht. Und deswegen ist der Film danach, also man ist es sowieso, also wenn man in den Film geht, dann erwartet man, glaube ich, was ganz was anderes, als man dann sieht am Ende. Ich habe mir den Film laut den Trailern wirklich anders vorgestellt. Ja. Aber trotzdem war ich danach, wie gesagt, ich habe ihn mir nochmal angeguckt und das gerne. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich der Film trotzdem unterhalten, lustigerweise. Einfach nur, die Action war ansprechend inszeniert und auch die Dialoge, die waren teilweise, also waren jetzt nicht negativ oder so, aber es gab jetzt nie irgendwelche langweiligen Szenen, wo du denkst, so, ja, labert mal schön, ich will Glocken sehen. Habe ich mir bei dem Film irgendwie nie denken müssen. Nee, ich finde sogar Ansätze eben, es gibt diese Ansätze, wo sie ganz klar anders sind als Marvel und erfrischend anders, wo ich sage, eigentlich finde ich es gerade gut, dass Lex Luthor gerade einen theologischen Vortrag hält über die Existenz von Gott und was das soll. Also ich finde das irgendwo cool. Aber ich finde, sie nutzen es halt nicht genug. Oder dann geben sie dem Ganzen doch zu wenig Raum. Und es sind so viele Filme in diesem einen Film drin. Und das ist halt das, was ich aber ihnen nicht automatisch gut schreibe, weil ich sage, gut, sie müssen ja aufholen. Nee, warum? Also gibt es irgendwo eine internationale Sanduhr, die runterläuft und dann wird... wenn Comicfilme nicht mehr funktionieren. Also klar, wenn die irgendwann ausbrennen. Wenn sich jetzt DC noch 4 Jahre Zeit gelassen hätte, bis Batman wie Superman, ich glaube dann... Ja, der ist ja seit 3 Jahren in der Erschaffung, dieser Film. Also seit 3 Jahren hören wir immer wieder davon, der ist gecastet und Drehbuch wird geschrieben. Also es ist jetzt auch nicht ein Film, der gerade rausgekloppt wurde auf die Schnelle. Also 3 Jahre ist genug Produktionszeit, finde ich, für egal welchen Film im Grunde. Und das, also eben, das ist nicht mal über... man hat sich hier nicht mal gehetzt, finde ich. So wirkt es nicht. Es wirkt nur einfach so, als wenn man nicht den Mut gehabt hätte, zu sagen, wir nehmen uns unsere Zeit und wir nehmen uns unser Zeitplan und wir machen extra was anderes. Wenn sie genau dasselbe machen würden mit Marvel, würde ich es verstehen. Dann würde ich sagen, dann müsst ihr aber schnell sein, Leute. Weil jetzt alle Sachen, die ihr noch machen könnt, die originell sind, das haken die anderen euch vorher ab. Die haben einfach 5 Filme Vorsprung oder so. Und dementsprechend 8 Jahre oder so? 2008 war Iron Man oder so? Also, 2008, ja. Und dementsprechend, da habt ihr dann keine Chance. Aber weil sie ja sagen, wir machen was anderes, warum sich da nicht Zeit dafür nehmen? Warum dann nicht sagen... Sie haben ja auch was anderes gemacht, wenn man so ist ja nicht. Ja, aber halt sehr... In meinen Augen gesagt, nicht sehr... Es kommen danach Filme, und wenn man die Filme dann gesehen hat und sich dann rückblickend nochmal Batman wie Superman anguckt, dann glaube ich, wird er auch besser damit. Wenn man einfach weiß, wo das alles hinführen soll. Weil man sieht ja auch mal... Flash oder so. Wie das ist die eine Sequenz, wo es richtig, wo da finde ich, da stimme ich dazu. Da funktioniert es wirklich. Also da ist es dann okay, wow. Oder auch, wenn man die Dateien eben sieht, die sich Wonder Woman irgendwie durchklickt mit Flash, Cyborg und Aquaman. Ich meine, was haben denn die Leute erwartet? Es ist kein Justice League Film. Aber er will es irgendwie trotzdem sein. Und das ist mein Problem. Er zeigt, dass die Justice League kommt und was dann. Naja, und die ersten 3 von 5, die wir bis jetzt nur kennen, kämpfen schon zusammen in diesem Film. Ja, und dann kommen noch die Mehrheit. Also ich meine, da kommen noch mehr. Es ist ja nicht so, als gäbe es nur diese 3. Nee, natürlich wird es eingeführt. Und wie gesagt, Wonder Woman wird ja auch nicht erklärt. Man sieht nur mehr Wonder Woman Action, ohne viel Erklärung. Nee, und das... Und da sieht man halt kleine Ausblicke auf das, was kommt. Und ich finde das absolut... Ja, in Wonder Woman geben sie für mich halt genug Zeit. Da akzeptiere ich dann, dass ich noch nicht alles weiß. Aber ich finde es halt doof, wenn man Szenen in einen Film packt und ich als Zuschauer zu sehr das Gefühl habe, da sitzt jetzt irgendwo gerade der Produzent und sagt, na, du musst noch das und das machen und das muss noch rein, damit die Leute uns den nächsten Film auch wieder angucken. Und das, also ich finde es halt nicht unfair, einen Film als Film zu bewerten. Oder wir gucken ja gerade keine, es ist keine Serie, das ist was anderes. Ich kann nicht aus Game of Thrones zum Beispiel eine Folge rauspicken und sagen, ja, und da habe ich jetzt nicht Antworten auf alles bekommen und irgendwie ist der Film an der Stelle eingestiegen, die ich nicht verstanden habe. Es ist halt eine Serie, aber das ist halt auch eine andere Art von Medium und eine andere Art und Weise, eine Story anzugehen. Aber das ist halt ein Film, also dann hätte man das halt anders machen müssen. Aber wenn man voraussetzt, dass ich jetzt einfach alles akzeptiere, wo der Film schlampig wird oder Dinge nicht richtig macht, nur weil er es in 3 Jahren erklärt, meine, wovon reden wir dann? Das vielleicht ist das ja auch DCs Ansatz. Ja, nee, scheinbar. Serien im Filmformat. Ist ja auch in Ordnung, aber deswegen dann... Deswegen trennen sie wahrscheinlich auch ihre Serien und ihr Filmuniversum. Es ist ja auch in Ordnung, dass sie es machen, aber ich finde es dann, damit muss man klarkommen, dass das nicht jeder annimmt. Also, das ist halt irgendwo verständlich. Und Kritiken letzten Endes sagen ja eh nichts aus. Der Film wird trotzdem genug Geld einspielen, dass sie weitermachen können. Ja, ich habe gehört, er hat letztens schon die 500 Millionen geknackt oder eben, so. Eben, ist die Frage, ob er, scheinbar steht es im Raum, ob er die Milliarde schafft, weil angeblich viele Leute annehmen, dass er jetzt sehr schnell verpufft in den nächsten Wochen. Aber egal, er hat auf jeden Fall mehr als genug eingespielt. Mhm. Und Einspielergebnisse sind mir persönlich sowieso scheißegal. Aber wie gesagt, ich finde die Kritik, ich persönlich finde sie sehr berechtigt. Die sind nicht immer meiner Meinung. Die mögen auch Filme nicht, die ich super gut finde. Das ist mir dann auch wurscht. Also es ist halt lustiger, es deckt sich bei mir einiges schon mit ihnen. Und ich finde es halt schade, wenn ein Film nicht mehr für sich selber stehen kann heute. Und das ist halt, und das kriegt Marvel sogar dann bei Filmen hin, um jetzt einen konkreten Vergleich zu haben. Eben, dann sind sie schon bei ihrem 7. Film oder so. Wann war Guardians of the Galaxy? Mhm. Und das war ein Film mittendrin. Aber der Film hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich jetzt alles davor gesehen haben muss und alles danach. Ja, das ist bei den Iron Man Filmen so, die sind sehr aneinander gebunden. Das war wegen Teil 2, wurde auch deswegen relativ zerrissen von den Kritikern, weil es kein eigenständiger Film war. Weil wir irgendwo mittendrin sind und man erwartet, dass ich die nächsten 3 Filme angucke. Nicht, dass ich den davor gesehen habe, sondern nö, wir haben jetzt ja auch nicht eine klare dramaturgische Struktur, sondern es ist wie so ein Ausschnitt und das habt ihr zu akzeptieren, weil ihr euch den nächsten eh anguckt. Nö, sehe ich nicht ein. Also den Anspruch stelle ich an einen Film, der ins Kino kommt, der von mir Geld haben will, dass er sich die Mühe macht und sagt, ich habe trotzdem noch eine Story, die für sich alleine steht und kann ja trotzdem meine Teasers reinpacken. Aber wenn die Teaser für das nächste Zeug zu viel von der eigentlichen Story einnehmen, dann wird es halt irgendwann so, wie du sagst, so dieses abgehackt. Ich habe die Stelle gestern nochmal gesehen und das ist mir beim ersten Mal nicht so aufgefallen und das blieb mir nicht so in Erinnerung, wann diese Stelle mit den E-Mails ist. Die E-Mail-Szene ist jetzt nicht an sich schlimm, die wäre als After-Credits gut. Ich finde, das ist eine richtig coole Sequenz eigentlich auch mit dem, also wie die Musik dann, also ich finde, das baut schon Spannung auf, wenn man denkt so, wow, ja, yeah, cool. Aber die Frage ist halt, ich meine, die Stelle, wo sie sitzt, ist halt so schlimm. Also, Superman fliegt los, um mit Batman zu kämpfen, Wonder Woman sieht es in den Nachrichten und dann Schnitt auf Wonder Woman immer noch, die in ihrem Apartment sitzt und diese E-Mail öffnet. Während aber wir eigentlich, Alter, die anderen zwei fangen jetzt an zu kämpfen, wieso sehe ich jetzt einen Teaser zu Justice League? Warum ist der an der Stelle? Weißt du, was ich meine? Das verstehe ich halt gar nicht. Also wenn ich das drin haben will, dann mache ich, und wenn ich keine After Credits hin haben will, okay, dann mache ich es aber irgendwo vorher oder deutlich danach. Aber an der Stelle, das ist die beschissenste Stelle dafür. Es ist einfach, die Spannung wird aufgebaut. Batman steht schon da, voll in Armor und alles und wartet nur. Und dann kommt diese Stelle. Ich will jetzt nicht 5 Minuten wissen, was mit The Flash los ist. Ich will wissen, ob die beiden jetzt kämpfen oder nicht und was da genau passiert. Und das auch mit diesen Traumsequenzen. Also die eine, die für mich funktioniert, wo du sagst, das ist eine Szene, die im Nachhinein viel besser sein wird. Und das, glaube ich, wirklich ist diese Sache mit Flash, der ja Zeit reisen kann, in gewisser Weise. Und die Stelle funktioniert für mich voll. Ich glaube auch, der Traum davor von Batman mit dieser Wüste und so, das sind ja alles, also ich habe mir zumindest da alles Anzeichen auf Darkseid, mit diesen Omega in der Wüste und diesen Insektengegnern, gegen die er kämpft und so. Ja. Ich glaube, das ist... Aber die funktioniert für mich halt nicht, die Darkseid-Traumsequenz. Weil die ist einfach so... Was, Batman schläft ein, okay, wir haben diese Traumsequenz, darauf wird aber auch kein Bezug genommen, aber sie fühlt sich auch nicht richtig an in dem Film. Also sie ist so außen vor, dass ich gar nichts mehr kapiere. Also gar nicht mehr weiß, was ist das jetzt, wo bin ich jetzt und was ist jetzt überhaupt los? Die mit dem, vor allem, weil er dann doppelt träumt oder was soll, also er träumt wahrscheinlich nicht, als The Flash kommt, aber für den Zuschauer ist es einfach nur verwirrend, dass er aufwacht und dann The Flash sieht und dann nochmal aufwacht, was er aber eigentlich nicht tut. Also das ist auch die Frage, wie ist Batman bewusstlos geworden, nachdem Flash aufgetaucht ist? Weil das für sein Gehirn zu viel war, zu merken, dass jemand aus der Zukunft zu ihm spricht. Im Hintergrund fliegen zumindest noch Blätter durch die Gegend, wenn er dann das zweite Mal aufwacht. Ja, aber ich verstehe das halt nicht. Also warum man diese Szene mit Flash, weil er sagt ja irgendwie sowas, oh, ich bin zu früh oder so. Also irgendwie sagt er will ihn ja warnen für irgendwas. Lois Lane ist der Schlüssel. Ist der Schlüssel zu allem und dann merkt er irgendwie, oh, ich bin zu früh angekommen. Ja. Und das war für mich automatisch eine Anspielung. Okay, also der, auch wenn man nicht weiß, wer das jetzt ist, scheinbar irgendwas geht hier mit Zeitreise vor sich. Und das macht es dann spannend, was als nächstes dann irgendwann mal kommen wird. Aber eben direkt davor, diese Traumsequenz fühlt sich so reingeschnitten an, wie diese E-Mail-Szene so einfach so reingequetscht. Also die passt nicht zum Ton des Films an der Stelle, die ist einfach da. Und ich weiß nicht, was das soll. Also warum man nicht... Ich warte ja ungeduldig jetzt auf die längere Fassung. Da bin ich gespannt. Ich glaube, da lösen sich auch einige Probleme. Ja, aber ich meine, haben wir eh schon vorhin geredet, das sind 3 Stunden Superheldenfilm im Kino. Nicht so gut zieht, haben wir ja beim Watchmen schon gesehen. Ich glaube, Watchmen ist 3 Stunden, ne? Kann schon sein. Also wahrscheinlich locker 2,5, 2 Stunden, 45 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob es genau 3 sind, aber auf jeden Fall lang. Kein kurzer Film. Und dann beurteile ich nochmal neu, glaube ich. Aber, ja, wie gesagt, für mich war der Film sehr unterhaltsam. Ich habe nicht sehr viele Fehler beim Sehen geguckt. Gefunden. Beim Sehen gefunden, ja. Die mich krass gestört hätten, jetzt wo ich denke, so, okay. Was mich ein bisschen genervt hat, war diese blöde Lois-Scheiße. Dass sie immer wieder den Plot werfen muss, damit sie den Namen wieder. Das war. Inge hat halt gesagt, ja. Leute, Lois Lane muss wichtig sein in der Story, schreibt sie immer wieder rein. So an Stellen, wo sie. Die war einfach nur sau nervig. Den ganzen Film über. Und das ist auch eben, das war irgendwie, sie wussten nichts mit ihr anzufangen in dem Film, aber sie muss da sein und. Weil sie ist ja der Schlüssel zu allem. Was mich echt. Also das hat mich ein bisschen genervt, dass die anscheinend noch öfters jetzt vorkommt. Ja, wenn sie sinnvoll einbauen, klar. Finde ich das wohl in Ordnung. Lois Lane ist eine klare. Auch ein bisschen besser schreiben. Also Lois Lane war echt kacke. Ja, eben, sie haben einfach ihr nichts zu tun gegeben, aber haben es erzwungen, dass sie was zu tun hat. Und was sie gemacht hat, hat sie verkackt. Dann muss sie von Superman gerettet werden. Das ist halt diese unschuldige Jugend. Gut, aber das ist halt klassisch. Ich meine, das ist. Oder auch wenn sie von Lex von dem Gebäude runtergeschmissen wird. Das ist halt Klassik Superman. Also wer sich daran stört, dass Superman Lois Lane retten muss, das ist halt Superman. Das ist so. Das war in den Filmen aus den 70ern schon so. Das ist so. Lois Lane wird gerettet. Ja, Batman ist ja auch nicht so wie in den 70er Jahren, weißt du, was ich meine? Ja. So, man kann doch coole Änderungen, die der Zeit anpassen. Man muss doch nicht immer. Ja, aber die Frage ist, wenn man die Dynamik einer Figur völlig verändert. Also wenn eine Figur nicht mehr das ist, was sie mal war, also ich find, dann habe ich das Problem, wo ich nicht mehr weiß, warum heißt ihr dann Superman? Warum könnt ihr euch dann nicht so wie Hancock einen Superhelden ausdenken einfach und sagen, das ist jetzt eure Figur? Naja, aber mir persönlich reicht es auch, wenn Superman die Welt retten muss und nicht noch im speziellen Lois Lane, weil die nämlich gerade noch irgendwie am anderen Ende der Stadt am Ertrinken ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich meine, ja, okay, die haben da diese Liebesding und das ist ja auch schön, wie er dann in die Badewanne steigt und so. Und er kämpft gerade gegen Doomsday und ich will halt den Kampf von Superman gegen Doomsday sehen und nicht wie Superman Lois Lane aus dem Wasser zieht. Ja. Die ganze Sequenz ist halt, sie mussten einen Weg finden, dass der Speer nicht sofort da ist und das ist halt. Ja, da hätte man locker nochmal 10 Minuten sparen können und irgendwas Cooles dafür rein tun. Oder einfach rausschneiden. Und er muss halt zurückfliegen, holt den Speer und fliegt wieder her. Mhm. Punkt. Niemand hat darum gebeten, dass es noch einen, glaube ich, dritten Moment gibt, in dem Lois in Gefahr ist. Ich glaube, einmal fliegt sie von dem Gebäude runter, an der Stelle, und er rettet sie nochmal vorher irgendwann, oder? Ja, in genau, Afrika. Logisch, im Irak dann oder so. Ja, ist das nicht in Afrika? Oder in Afrika, ich weiß nicht mehr wo genau. Das ist in Afrika, aber, glaube ich. Wo man auch nie sieht, was genau passiert ist. Ja, und einfach, also er rettet sie halt 3-mal in einem einzigen Film. Mhm. Boah, was ist das? Also warum tut man das? Und ich weiß schon, dass ich relativ negativ gegenüber diesem Film bin, aber er gibt mir halt nicht so viele Stellen, wo ich sage, ah, das war's alles wert. Also eben, zum Beispiel der Kampf von Batman vs. Superman. Der ist halt einfach, dafür muss ich halt durch 2 Stunden Film durch, um diese Stelle zu sehen, die dann auch noch wirklich nicht lang ist und auch sehr unspektakulär aufgelöst wird. Die ist halt einfach dann vorbei, weil es jetzt Zeit für den Endboss ist und das ist... Ja, da hat der Titel auf jeden Fall mehr versprochen, als man bekommen hat. Das ist wirklich schade, ja. Und natürlich aber dafür optisch... Dafür fand ich der Doomsday-Kampf war umso cooler. Echt? Ja, das war für mich sehr Videospiel. Das war mit Wonder Woman. Nee, die Wonder Woman selber ist cool und auch die Art, wie sie kämpft. Deswegen mochte ich auch Man of Steel, diese, weil ich meine, es sind einfach Aliens, die relativ unzerstörbar sind und dass die dann sich einen packen und nicht nur einen 2 Meter durch die Gegend werfen, sondern 5 Kilometer durch irgendwelche Silos durch und Maisfelder. Das fand ich ziemlich cool. Das sah auch cool aus. Also es war echt, weißt du, so... Nee, war auch für die Figuren nachvollziehbar. Ja, so krass einfach, weißt du? Aber das Problem war auch, das war mein Problem mit Man of Steel auch, und das haben sie in dem Film nicht mehr so viel drin, Gott sei Dank. Das Problem war, dass die Sinnlosigkeit des Kampfes in Man of Steel. Also für mich war logisch, dass die 5 Kilometer weit geschleudert werden, aber nachdem die nach solchen Szenen immer wieder aufstehen und sich von der Schulter ein bisschen Staub runterkratzen und dann wieder weiterkämpfen, bei Man of Steel war das für mich dann immer nur noch visuelle Laute. Einfach nur dieses, okay, jetzt haut er sie nochmal, jetzt haut er sie nochmal, jetzt haut er General Zod. Keiner von beiden stirbt, letztendlich sind einfach gleich stark im Grunde. Und irgendeiner muss dann den letzten glücklichen Moment abwarten, wo er eigentlich dem anderen mal keiner ins Genick brechen kann oder was auch immer. Das war das Problem bei Man of Steel. Das ist mit Doomsday eindeutig nicht so lang, das ist deutlich kürzer. Aber eben, also für mich ist das dann irgendwann nur noch Lärm. Also wenn mir zu wenig Motivation dafür gegeben wird, ist es für mich nur noch Lärm. Bei Doomsday braucht es natürlich und, keine Motivation. Ja, aber die also vor allem diese Schlusszerstörungsorgie in Man of Steel wird doch wieder gerettet durch den Anfang von Batman vs. Superman. Schon, aber eben, der Film sollte doch für sich selber auch funktionieren. Und genau, ja, das ist halt dieses Serienkonzept in Filmform, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da, vielleicht bin ich dazu einfach noch nicht bereit, dass ich sage, also vor allem nicht bei der Länge, wenn ein Film nur 1,5 Stunden dauert, vielleicht noch, so wie Kill Bill zum Beispiel. Das sind 2 Filme, vielleicht, ja, vielleicht doch 2 Stunden, ich weiß nicht, wie lange jeder Teil davon dauert. Ja, das sind schon 2 Stunden. Da verstehe ich das dann, aber dann ist mir auch klar, dass es sehr bald abgeschlossen sein wird. Also wenn ich weiß, dass ich eine Trilogie gucke, ist es vielleicht was anderes. Aber bei DC wird es halt jetzt noch 12 Filme geben oder so, die bis jetzt angesagt sind, was alles kommt. Und wenn das jetzt in jedem Film so ist, dass ich immer dass der dann versucht, die Fehler vom Teil davor zu rechtfertigen, das finde ich dann irgendwann anstrengend, muss ich sagen. Er rechtfertigt ja nicht die Fehler davor, sondern Von Man of Steel versucht er schon, die Fehler zu retten, finde ich. Er nimmt es halt auf und verarbeitet es in den Film weiter. Es ist halt, die Story geht halt weiter, das hört er danach nicht einfach auf. Ja, also ich meine, in Man of Steel hat Batman so noch nicht existiert und dann sieht man in Batman vs. Superman die Perspektive von Batman und eine ganz andere Perspektive auf die Geschehnisse im ersten Superman-Film. Nee, Batmans Perspektive ist super, nur man merkt halt schon klar, dass man hier sieht, ihr fandet das nicht so gut, dass wir so viele Leute hier gekillt haben mit Superman. Wir zeigen euch jetzt, dass wir das auch nicht in Ordnung fanden und dass das auch niemand in Ordnung fand und dass das auch nicht heroisch wirken sollte, sondern dass das Chaos war. Und das, ja, aber was ich funktioniert, schon mal, also ich weiß nicht. Ja, aber wenn man das jedes Mal macht, dann muss ich mich fragen, wofür diese Leute Millionen von Dollar verdienen, wenn sie ihren Job nicht gut machen. Das muss man schon mal sagen. Es sind ja auch Leute, die kreativ arbeiten und eben 3 bis 4 Leute gucken über dieses Drehbuch drüber und wenn man dann immer noch seine Fehler macht, dann darf man aber auch nicht mehr erwarten als 27% bei Rotten Tomatoes. Da muss ich leidenschaftlicher sein, da muss ich da mich hinsetzen und das besser machen wollen. Und der dritte Film ist für mich das Entscheidende, muss ich mittlerweile sagen. Wenn jetzt der nächste Film, gut, das ist Suicide Squad, der ist natürlich ganz außen vor, aber wenn Wonder Woman wieder so ist, dann glaube ich, steige ich aus dem DC-Universum, aus dieser aktuellen Phase, wirklich aus und gucke mir dann lieber diese einzelnen Sachen an, so wie Suicide Squad, was relativ für sich selber stehen wird, denke ich. Kommt auch Batman drin vorne. Ja, genau, sieht im Trailer so aus. Oder der einzelne Batman-Film, den gucke ich mir sicher an, weil ich halt hoffe, dass es das dann für sich alleine ja, ist. Der steht für sich alleine hoffentlich und dann muss ich nicht, kriege ich nicht wieder irgendwelche Rechtfertigungen gefüttert oder so, also. Entweder stehe ich dazu, was ich mache und ziehe es dann aber auch voll durch oder nicht, aber ich finde die Kritik halt wirklich nicht unfair von den Leuten und vor allem nicht in Bezug auf Lex Luthor und seine ganze Story eigentlich in diesem Film. Also das, Lex Luthor ist so unnötig einfach in dem ganzen Streifen. Oh, naja. Es sind einfach so viele Figuren, das ist, weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommt und ich glaube, das wird cool, was DC veranstaltet und was das macht. Ich glaube, dass mir in diesem Jahr Suicide Squad, dass das der DC-Film ist, der mir hoffentlich deutlich besser gefällt. Obwohl ich es beunruhigend finde, dass man jetzt ja, gestern oder vergessen hat. Stimmt das mit diesen Nachdrehs? Oder ja, habe ich auch gelesen. Ich habe auch gelesen, dass man nachdreht, um lustigere Stellen reinzukriegen. Sollen Nachdrehs in Millionenhöhe sein? Ja, damit es witziger wird. Millionen und damit es lustig. Also wenn sie das machen... Oh, das finde ich echt komisch, weil der Film eben durch diesen zweiten Trailer natürlich wirklich unterhaltsam und gelungen wirkt. Also ich hoffe wirklich, und das ist wirklich, ja. Das ist der, wo ich halt mehr Erwartungen habe. Ich habe ja vorab, haben wir eh schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich halt keine Erwartungen an Batman vs. Superman hatte. Mhm. Und es dann schade war, dass er dann mich nicht zumindest irgendwo überzeugt hat, abgesehen von Batman und Jeremy Irons, habe ich noch gar nicht erwähnt, in der Version hier. Ich fand ihn als Alfred eigentlich ziemlich gut. Ich auch. Ich fand, das war eine coole Konstellation, auch eine andere Art und Weise, wie die beiden umgegangen sind. Man hat was Neues gefunden. Ja, es war kein Michael Caine. Eben. Also, und das ist auch, ja aber auch ein anderer Dark Knight. Das ist ja genau, es ist eine andere Dynamik, die diese beiden haben. Und das fand ich gut. Das hat er auch. Das ist das Lustige. Ich glaube, Zack Snyder würde sich mit einem Batman-Film ziemlich wohlfühlen und würde das hinkriegen. Es wirkt halt nicht so, als wenn er selber Superman mögen würde. Also, man muss ja überlegen, es ist ja die Fortsetzung für diese Figur. Und er ist in seinem eigenen Film nicht viel drin. Hm. Also was kriegt Superman in seiner eigenen Fortsetzung zu tun? Ja, deswegen haben sie ihn ja umbenannt. Batman wie Superman. Nicht ja. Superman wie Batman. Wahrscheinlich. Weil das ist, er ist eine Nebenfigur in seinem eigenen Streifen. Ne? Also ich glaube, Zack Snyder wäre, deswegen mag ich auf Watchmen, Zack Snyder liegen die düsteren Stories einfach mehr. Wenn Zack Snyder eine Story hat, die gut ist und die er 1:1 so verfilmt, wie sie ist, dann kommt auch ein cooler Film raus, wie Watchmen. Weil er 1:1 das Comic einfach nur nachgefilmt. Ja. Oder 300. Gut, Sucker Punch finde ich ganz schrecklich. Und das ist ja, glaube ich, sein eigener. Sucker Punch hat er selber geschrieben. Also. Das ist das Gruselige. Das ist sein eigener Film. Und ich finde es fürchterlich. Also Sucker Punch ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, Sucker Punch. Und ist deswegen, nur noch 300 war gut. Aber eben, dann muss er halt irgendwo auch selber, finde ich. Ich hätte dann einfach für mich selber die Konsequenz gezogen, er verdient auch genug mit anderen Filmen. Ihm ist es doch jetzt wurscht, ob er jetzt der Chef für DC ist oder nicht für die Filme. Er kriegt auch mit seinem nächsten anderen Film genug Geld. Ich würde mir dann irgendwann sagen, wenn ich nicht machen darf, was ich gerne machen möchte, dann lasse ich es halt. Also das muss man Edgar Wright einfach lassen, völlig egal, was das Problem da war. Der hat gesagt, nee, wenn ihr mich nicht machen lasst, Marvel, dann gehe ich halt. Na, vielleicht mein Leben hängt und meine Karriere hängt nicht davon ab, diesen einen Film für euch zu machen. Vielleicht ist ja das Problem, dass er ein bisschen viel Mitspracherecht hat. Weißt du? Meinst du echt, dass Zack Snyder, diese ganzen Sachen so entscheiden durfte? Ja. Also ich versuche ihn da wirklich in Schutz zu nehmen. Also nicht alles oder so, aber ich glaube, das ist. Also zum Beispiel diese Erde am Schluss. Er hat zwar in einem Interview hat er darauf Bezug genommen und sie haben überlegt, was sie machen und so. Aber ich kann mir nicht. Das ist einfach so eine Stelle, wo ich echt das Gefühl habe, dass der Produzent gerade in meinen Nacken atmet und sagt so: Schon gut, dass wir Superman nicht ganz umgebracht haben, oder? Schon gut so, ja, oder? Also ich meine, natürlich redet da Warner Bros. Mit rein, so, aber. Ich glaube, dass er. Ich meine, er macht ja auch die Justice League-Filme. Ja. Er hat Man of Steel gemacht, jetzt Batman wie Superman. Ich glaube, der kann doch ordentlich mitreden. Das ist vielleicht auch das Problem für die, glaube ich. Ja, weil. Es ist ein Typ, sollte die ganze kein Zeit. Er sollte ein Drehbuch bekommen, das gut ist und ein geiles Storyboard, wo er vielleicht noch ein paar Bilder mitzeichnen darf. Ja. Und dann soll er den Film machen. Aber er sollte nicht irgendwie ins Drehbuch oder so involviert werden. Das ist generell auch ihr eigenes Risiko, womit sie klarkommen müssen. Nachdem man noch die gemischte Kritik hat, ich weiß nicht, was der jetzt da Rotten Tomatoes-mäßig, wo der da rumhüpft. Das weiß ich auch nicht. Aber der hatte schon auch ganz klar gemischte Kritiken. Die einen mochten es, die anderen mochten es nicht. Dass natürlich da jetzt eine Maschinerie am Laufen ist die nächsten Jahre. Aber natürlich könnte man mit Ablöse Verträge auflösen und sagen, zumindest die Justice League-Filme, oder wir teilen es auf, er macht nur Justice League Teil 1 und Teil 2 macht jemand anders, dass halt die ganze Zeit nur auch einen Geschmack oder eine Stilrichtung Einfluss nimmt auf diese Filme. Deswegen habe ich Bock auf Suicide Squad, weil es jemand anders ist. Ja. Und das, also, das sieht halt sonst alles irgendwann gleich aus. Und das ist ja dann nicht, dass bei Marvel alles völlig anderen Ton hätte. Ja, aber eben, deswegen war Winter Soldier so gut und alle haben Winter Soldier gefeiert, weil er anders war als Iron Man. Aber ich meine, Marvel wird immer gesagt, dass sie so viele verschiedene Filme haben, aber groß verschieden sind doch die ganzen Filme nicht. Sie sind doch alle gleich. Also, ja. Nee, also vom Ton her vor allem. Das ist immer meistens sehr leicht. Und am Ende, also in dem Film, wo Superhelden das erste Mal vorkommen, kämpfen sie am Ende gegen eine krasse Version von sich selbst. Mhm. In Iron Man gegen Jeff Bridges. Mhm. In Thor muss er gegen Loki kämpfen, ist er quasi er. Ja, er muss gegen dieses andere Viech da auch noch kämpfen. Hulk kämpft gegen Abomination, das ist sowieso dasselbe. Ant-Man gegen den anderen in Ant-Man-Anzug. Ja, eben. Also es ist halt oft... Und es hat ganz klar Muster und ist auch noch... Das hat man dann in Avengers 2 auch gesehen. Das ist halt dann am Ende wieder diese Schlacht in der Stadt. Ja. Mit vielen Gegnern, die nichts können. Und Nee, also die waren auch... Deswegen ist alles sehr durchschnittlich, die Marvel-Filme. Wie gesagt, deswegen war Winter Soldier so erfrischend, weil es einfach was anderes war. Weil es nicht diesen... Also es hat natürlich diese Horde von Gegnern gegeben, aber es war halt S.H.I.E.L.D., wo man eigentlich dachte, dass es... Es war ein kleiner Thriller mit drin. Es war mit diesem ganzen, oh Gott, ich werde unterwandert von allen, denen ich vertraut habe. Und auch Guardians of the Galaxy. War natürlich auch leicht, aber ganz anders leicht. Es war sehr weird und allein schon Benicio del Toro, wie er da rumlief als Collector. Das war sehr bizarr und eigenartig. Und das ist halt das... Das finde ich immer noch schade, dass wir Ant-Man nicht in Edgar Wrights Fassung bekommen hätten. Weil der wäre, glaube ich, auch, der hätte da absolut dazu gepasst. Man sieht so ein bisschen ab und zu der Lokomotive und so. Ja. Das ist halt eben, natürlich, absolut nicht, dass da alles einzigartig wäre. Kein Marvel-Film habe ich mir gekauft, weil das hat keinen Wiederguckwert für mich. Aber sie sind halt durchschnittlich und dann gibt es diese Spitzen nach oben, wo es richtig gut wird. Ja. Sie haben halt, na gut, Hulk fand ich schon ziemlich doof, muss ich sagen. Hulk ist für mich eher die Spitze nach unten. Richtig, also für mich ist Hulk auch nicht Marvel Universe. Ist auch jetzt so komisch, weil es ein anderer Schauspieler ist. Ja. Aber offiziell ist es mit drin. Und eben auch Iron Man 2 war nicht besonders toll, aber sie haben halt wenig. Also die Ausfälle, glaube ich, sind nicht so krass. Und die sind deswegen nicht so krass, weil immer den nächsten Tag jemand anders macht, weil immer jemand anders dran darf. Also jetzt die Russo Brothers dürfen jetzt ein bisschen mehr machen, weil Winter Soldier so extrem gut ankam. Und John Favreau hatte seinen zweiten Film und Iron Man 2 ist mega mies angekommen und dann haben sie die Konsequenz gezogen und haben nicht gesagt, du machst jetzt nicht noch den dritten und sonst was. Ich glaube, er wollte auch selber nicht mehr. Und dann haben sie es gelassen und haben gesagt, jetzt machen andere Leute weiter. Und das sollte meiner Meinung nach DC andenken, dass man jetzt nicht immer so weitermacht und eben immer schön durchmischen und nicht sagen, okay, wenn jetzt Suicide Squad voll gut wird, dann soll David Ayer auch nicht noch drei Filme für sie machen, weil dann werden die anderen auch so aussehen. Das ist ja logisch, jeder Regisseur hat seine Richtung und ist ja aus seiner Sicht verständlich, dass er das macht, was er interessant findet oder selber mag. Aber aus Unterhaltungsgründen würde ich halt als Chef sagen, mal ein bisschen durchmischen. Nachdem es ja wunderbar funktioniert, nachdem man das Risiko ja eindeutig eingehen darf und kleinere Regisseure oder Leute, die nicht so mit solchen Budgets bisher zu tun hatten, in der Regel funktioniert scheinbar. Ja. Also ja, das ist eine sehr gemischte Meinung. Wenn du diesem Film einen Score geben müsstest, was wir ja eh nicht machen in der Regel, aber weil unsere Meinung spricht für sich. Trotzdem haben wir es bis jetzt immer gemacht. Ja, weil ich es immer ganz gerne wüsste, wo du ihn einordnest. Weil das mache ich halt immer. Wenn ich einen Film geguckt habe, komme ich nach Hause und klatsche auf IMDb. Hm. Einfach von für mich selber eigentlich mehr. Nicht, damit ich irgendein Rating beeinflusse, sondern dass ich, vor allem wenn ich einen Film nochmal sehe, irgendwann sehe, ob man sich meine Meinung verändert hat. Das war bei Wolf of Wall Street zum Beispiel so. Film, den ich beim ersten Mal nicht so toll fand. Tatsächlich. Und beim zweiten Mal, kommt selten vor, beim zweiten Mal habe ich den so gefeiert. Und mittlerweile, also selten kommt es vor, aber manchmal ist es wirklich so, dass meine Meinung sich komplett switcht nach dem zweiten Gucken, weil ich weiß, was mich erwartet. Und deswegen finde ich es mal ganz lustig, wenn Leute das machen müssten, wenn du es einordnen musst, wohin tendierst du? Yeah. Also momentan kriegt er 1 bis 10? Mhm. 1 bis 10, 10 das höchste, würde ich sagen. Würde ich so 6,5 sagen. Mhm. Momentan, also ich warte noch auf die längere Fassung. Und dann gebe ich nochmal ein anderes Rating ab. Nee, ist schon klar. Momentan hat er 6,5 für mich. Okay. Nee, ich hab, glaube ich, nur 4 oder so. Also ich habe dann wirklich so aufgezählt für mich und eben Batman gut getroffen. Und ich bin absolut gespannt, was mit Batman weiter passiert. Das kriegen sie seit diesen ganz schlimmen Filmen von Joel Schumacher. Nee. Hat man das jetzt raus. Man weiß jetzt, wie Batman funktioniert. Und ja. Don't change a winning formula. Das ist einfach, das kriegen sie hin. Und das bleibt auch so scheinbar. Superman, für mich braucht der nochmal eine komplette Wandlung im Grunde, diese Figur. Deswegen ist er jetzt gestorben und kommt dann das. Ja, und vielleicht ist es das wirklich, was es macht, dass er wiederkommt und plötzlich ist sein Kostüm farbiger als vorher. Nein, er ist ein Zombie-Superman, was denn der dann? Ja. Oh Gott, dann ist er ja noch deprimierender. Ja, pass auf, dann hat er auch gar nichts mehr Lust. Lex Luthor holt Superman aus dem Sarg raus und dann wird der so ein Zombie-Ding, weil. Mit dem Blut von Lex Luthor. Ja, genau, weil er ihn in dieses Becken reinlegt und dann müssen die alle gegen Superman kämpfen und dann am Ende vertragen sie sich doch wieder und Superman wird wieder normal und dann haben sie die Justice League. Das ist meine Theorie. Deine Theorie, oh Mann. Also die Justice League kämpft am Anfang gegen Superman, bis sich dann Superman Sinneswandel bekommt und dann kämpfen sie gegen wen auch immer. Hm. Naja, mal schauen. Von der Justice League, weil sie diesen Teaser drin haben, am ehesten interessiert mich von denen The Flash. Also obwohl ich jetzt die Serie gar nicht gucke, aber ich finde das Casting von Ezra Miller ganz auch gut. Ich auch. Ich freue mich richtig, dass der Flash spielt. Dafür habe ich auf Aquaman überhaupt keinen Bock. Und nicht, weil Aquaman immer der Uncoole von der Justice League ist. Ich fand auch diesen Teaser von Jason Momoa eben so. Es ist auch aus, als wenn er die Luft anhalten würde unter Wasser. Ja. Also das soll ja nicht so aussehen. Ja. Und es ist einfach weird, wie er da so guckt aus diesem Schiffswrack. Ja. Also Aquaman versuchen sie so sehr cool zu machen. Ich glaube halt nicht, dass es geht. Das ist eine Figur, die ist einfach zu schwierig, um sie zu cool, ja, cool zu machen. Ja, dieser kurze Teaser sah echt, also von Aquaman sah furchtbar aus, aber Cyborg, also ich kenne Cyborg zum Beispiel gar nicht. Ich auch nicht wirklich, also ich kenne ihn nur aus dieser, gab es diese Zeichentrickserie damals, Teen Titans. Ach, das ist das? Das ist Cyborg. Ah, okay. Und daher kenne ich ein bisschen die Story von dem. Aber das sah zum Beispiel richtig cool aus, da freue ich mich jetzt dann. Da fand ich die Effekte nicht gut in diesem Abschnitt. Echt, wo so der halbe Körper so da hängt und so. Ja, und dann diese komische Kugel, ich habe es jetzt nochmal gesehen und habe mir gedacht, boah, das sieht so fake aus einfach, was ihr da gerade macht. Also vor allem, weil das nicht im Rest des Films so ist. Also keine Ahnung, ob sie das so noch schnell dann gemacht haben oder ob der Assistent das alles animiert hat. Ich finde, die Szene sieht nicht gut aus irgendwie. Also, das ist das Gute bei Flash, weil es gar nicht große Effekte sind eigentlich. Sondern einfach plötzlich halt da irgendwie das Licht verrückt spielt und war leichter zu machen. Ja, ich bin gespannt, wie sie Flash machen. ob es genauso geil wird wie Quicksilver in X-Men. Das ist dann auch schwierig, vor allem, wenn ab dann, wo The Flash im Bild ist, ist es wirklich schwierig, das alles noch dynamisch sinnvoll zu halten, eben wenn jemand, also eben wenn er wirklich so ist wie Quicksilver, vom Level her, was er an Power hat, wird es schwierig, das auch noch von der Balance her hinzukriegen. Ich glaube, es wird generell schwierig für alle Superhelden, die super schnell sind, nach dieser einen Quicksilver-Szene in X-Men, weil die war einfach grandios. Vor allem, weil der Quicksilver in Avengers 2 nicht wirklich besonders toll war. Lag nicht am Schauspieler, aber jetzt, zum Glück war der sie haben echt nicht viel mit ihm anfangen können und sie haben eindeutig nicht kreativ genug mit der Figur gearbeitet. Nee, der war nicht cool. Ja, aber The Flash ist halt schon eine Hauptfigur dann letzten Endes, wenn er dabei ist. Und das wird interessant, ob das hinhaut. Und so vom Humor her ist er ja so wie Spider-Man ein bisschen. Ich nehme es an, ich weiß es nicht, aber es wirkt auch vom Casting her eher so, als wenn sie jemanden... jung und immer einen lustigen Spruch. Mal gucken. Ich hoffe, dass jetzt... Aber wer macht The Flash? Gibt es da schon Infos, wer The Flash macht? Weil ich möchte jetzt mal einen, ich bin nicht jemand, der immer sagt, ich möchte es immer happy in jedem Superheldenfilm und alles immer locker. Mhm. Eben, Batman habe ich in meinem Regal stehen, weil das meine Lieblingstrilogie bisher ist von diesen Superheldenfiguren. Aber eben, ich will Abwechslung. Also jetzt habe ich die düstere Variante, jetzt möchte ich mal einen, der ein bisschen lockerer ist und dann wird es interessant, wenn diese Figuren zusammenkommen. Wenn jemand, der eher so ist, someone killed my parents und dann kommt halt der Flash dazu. Die Mischung ist ja das, was es ausmacht. Und eben, das fehlt, das ist das, was mich bei Marvel auch immer stört, dass jeder meint, er muss lustig sein und coole Sprüche haben. Ja. Das nervt mich da immer voll. Es darf da, wo ich dann mal einer ernst sein oder nicht so die ganze Zeit versuchen, der witzigste Mensch im Raum zu sein. Also, da gibt es bei beiden auf jeden Fall noch Potenzial und Wege, die man noch nicht versucht hat. Die sollten sich gegenseitig mal ein bisschen befruchten, was diese Ideen angeht oder diese Konzepte. Ja. Weil, ja. Aber Superman gehört für mich halt einfach ein bisschen lockerer. Er darf nicht ganz so... Aber das ist ein altes Thema. Das ist schon seit Man of Steel ist das Umlauf. Ich bin halt mit den 70er-Jahre-Superman-Filmen aufgewachsen. Diese ganz bescheuerten. Ja. Wo er, keine Ahnung, um die Erde fliegt, um die Zeit zurückzudrehen und so ein Scheiß. Dieses Cape der Gerechtigkeit. Ja, das Cape der Gerechtigkeit. Dieses Ding, dieses S-Schießer, diese Plastikfolie. So bescheuert. Das hat in die Filme eindeutig Leute gemacht, die sich gesagt haben, wie, er kann Laserstrahlen, er kann fliegen und er ist super stark. Und Eisbeam, Eisatmer auch noch. Ach, das reicht mir nicht. Superman braucht noch 5 Fähigkeiten mehr. Kompletter Schrott, wenn man sich das aus heutiger Sicht anschaut. Aber eben, es war halt, das, was sie gut hinbekommen haben, war Christopher Reeve als Superman. Ich finde nach wie vor, dass dieser Captain America-Ansatz, der gehört für mich zu Superman. Dieses ein bisschen gerade für Gerechtigkeit stehen, auch wenn es nicht cool immer ist. Er muss nicht immer cool sein, sondern er muss halt, eben, er ist halt ein Symbol der Hoffnung. Wie sie es immer wieder zumindest andeuten, auch wenn er eigentlich total sein Leben hasst. Sei ihr Held, Clark. Eine kleine Frage habe ich noch an dich. Weiß nicht, ob wir es noch mit drin lassen, aber wie interpretierst du die Szene in Batman vs. Superman, wo Clark, wie heißt er? Clark Kent? Nee, das ist. Nee, sein. Der Kent. Kevin Costner halt. Kent Dad. Ja, da habe ich letztens an der Kasse auch mit einem Kollegen geredet. Weil ich eben auf die Bildschirme gucke und dann war eben gerade die Szene mit Kevin Costner. Und ich so, ja, ich glaube, die hatten am Ende von dem Film noch ein bisschen Budget übrig und dachten, ach komm, Kevin Costner, schleich dich, ja. Kommst du mal kurz für ein paar Tage her, wir wollen so eine Szene auf dem Pferd sehen. Keine Ahnung. Wir haben noch Geld und ein bisschen Zeit für den Film, hättest du Bock, klar. Das war so Throwback Man of Steel, dieses eben, dass er durch die Gegend läuft und über Dinge nachdenkt. Nee, also das... Warum? Es hat einfach keinen... Und ich habe dann wirklich im Nachhinein überlegt, oh, vielleicht ist das voll die starke Metapher und ich verstehe es noch nicht. Weil der macht da irgendwelche Steine, legt da auf irgendeinen so Haufen. Einen Berg irgendwie, ne? Ja. Aber Kevin Costner, hier, der ist echt... Ja, der hat halt nichts zu tun, ne? Ist dann wahrscheinlich den ganzen Tag am Set rumgegangen. Ja. Zack Snyder auf den Sack gegangen und dachte, jetzt komm, ey, scheiße. Du hast mich jung gebracht, Mann. Ich will nochmal mitspielen. Einmal noch, komm schon. Ja. Ja, super. Und das war übrigens auch einer der bösen Punkte in Man of Steel, die ich selber nicht mochte, dass sich Kevin Costner dann opfert, obwohl... Ja. Er das auch locker so hätte retten können, dass keiner checkt, dass er... Ja, das sind die Konsequenzen auch daraus, die er ziehen muss. Und deswegen ist ja Superman jetzt so, wie er ist, weil er damals entschieden hat... Er hätte trotzdem hingehen können und ihn noch schnell holen. Nee, klar, aber jetzt moralisch, meine ich. Deswegen ist ja, oder von dem Charakter jetzt, deswegen ist ja Superman auch in Batman vs. Superman so, wie er ist, weil sie sich halt dafür entschieden haben, dass Superman noch immer nicht weiß, was er tun soll und was richtig ist. Und die Frage ist halt, ob sich das jetzt ändert, wenn er wiederkommt, ob er dann sich entschieden hat, weil das, ich will jetzt auch nicht mehr... Also ein Superman, der noch 3 Teile lang Existenzkrisen hat, brauche ich jetzt nicht mehr. Der muss jetzt mal hier sagen, wo es lang geht. Was los? Ja. Ja, deswegen ist auch Batman der Führer der Justice League und nicht Superman, ne? Womit ich kein Problem habe. Ich auch. Das ist eben. Ich gucke mir den, also den Batman-Film gucke ich mir garantiert an. Wonder Woman oder generell die anderen Sachen, auch Aquaman. Mal schauen. Also da. Klar, wir gehen auf jeden Fall in Wonder Woman und in Aquaman. Suicide Squad erstmal. Da, ja, klar, ich hoffe so sehr, dass Suicide Squad. Suicide Squad, da muss ich dich ja nicht reinschreiben. Überhaupt nicht, nee. Das ist das einzige Fragezeichen für mich, Will Smith, was Will Smith in diesem Film verloren hat. Ich hoffe, der ist echt nur eine Nebenrolle. Ich bin kein Fan von Will Smith. Ich hasse es. Also Will Smith ist einer der überschätztesten Schauspieler aller Zeiten. Nee, geht mir auch so. Ich habe nie verstanden, warum der zwischenzeitlich der bestbezahlteste Schauspieler war. Ich meine, er funktioniert dann in Man in Black, weil er Charisma hat. Ja, aber das ist halt irgendwie auch mal... Der Zug ist abgefahren. Also ja, ich mein, das ist, er ist halt jetzt vorbei. Keine Ahnung. Naja. Gut, in diesem Sinne, nach etwas längerer Zeit, oh Gott, 1:10 steht hier bei mir, 1:10 steht da bei mir auf der Uhr. Vielleicht ist es weniger für euch, die ihr euch das anhört, wenn wir noch ein bisschen rausschneiden müssten, wie du auf mich einschlägst, weil ich nicht aufhöre, diesen Film schlecht zu machen. Aber, so schlimm war es. Dementsprechend, ja, bis zum nächsten Mal beim Toffer Podcast. Ciao. Tschüss.